Abschnitt 5 aus Armadale, dritter Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Drittes Kapitel, Teil 2. Sie stiegen jetzt die Vorhallestufen hinan. Ellen ging voran und rief Midwinter und Mr. Bashwood zu, ihm nach der Bibliothek zu folgen, wo eine Lampe brenne. In der Zwischenzeit, die verstrich, ehe der Wein gebracht wurde, betrachtete Midwinter seine zufällige Bekanntschaft von der Landstraße mit einer seltsamen Mischung von Mitleid und Argwohn, von Mitleid, das wider seinen Willen stieg, und von Argwohn, welcher beharrlich schwand, wie sehr er auch ihn zu nähren suchte. Da, höchst unbequem auf der äußersten Kante seines Stuhls, saß das verkommene, ängstlich arme Geschöpf in seinen abgetragenen schwarzen Kleidern, mit seinen wässrigen Augen, seiner ehrlichen alten Perücke, seiner elenden, wollenen Krawatte und seinen falschen Zähnen, die niemanden zu täuschen vermochten. Da saß er in höflicher Befangenheit, bald vor dem hellen Lichte der Lampe zurückbebend, bald bei Ellens kräftiger Stimme zusammenfahrend, ein Mann mit den Falten von 60 Jahren im Gesicht und den Manieren eines Kindes in Gegenwart von Fremden, sicherlich ein Gegenstand des Mitleids, wenn es je einen solchen gab. »Wovor Sie sich sonst immer fürchten mögen, Mr. Bashwood«, rief Ellen ein Glas Wein einschenkend, »vor dem da fürchten Sie sich nicht. In einem einzigen Ochshaft davon steckt kein einziges Kopfweh. Machen Sie sich's gemütlich, ich will Sie mit Mr. Midwinter allein lassen, damit Sie sich zusammen über Ihr Geschäft besprechen. Es ruht ganz in Mr. Midwinters Händen. Er handelt für mich und arrangiert alles nach eigenem Gutdünken.« Er sprach diese Worte mit einer sorgfältigen Wahl seiner Ausdrücke, die ihm sonst durchaus nicht eigen war, und wandte sich dann ohne jede fernere Erklärung der Tür zu. Midwinter, der neben derselben saß, bemerkte sein Gesicht, wie er hinausging. Wie leicht es sonst war, den Weg zu Ellens Gunst zu finden, Mr. Bashwood hatte ihn ohne Zweifel und unbegreiflicherweise nicht finden können. Die beiden seltsamen Gefährten blieben miteinander allein, wie es auf den ersten Blick schien, in gegenseitiger Sympathie himmelweit voneinander geschieden und nichtsdestoweniger innerlich durch gleiches Temperament zueinander hingezogen, mit jener magnetischen Gewalt, die über allen Alters- und Standesunterschied sich hinwegsetzt und allen anscheinenden Gemüts- und Charakterverschiedenheiten Trotz bietet. Von dem Augenblicke an, da Ellen das Zimmer verließ, begann der geheime Einfluss, der im Dunkeln wirkt, die beiden Männer langsam über die große soziale Kluft zueinander hinzuziehen, die bis zu diesem Tage zwischen ihnen gegähnt hatte. Midwinter war der Erste, der den Zweck ihrer Zusammenkunft zur Sprache brachte. »Darf ich fragen«, sagte er, »ob man Sie mit meiner Stellung hier bekannt gemacht hat und ob Sie wissen, weshalb ich Ihres Beistandes bedarf?« Mr. Bashwood, wenngleich noch immer zögernd und schüchtern, aber durch Ellens Fortgehen sich sichtlich erleichtert fühlend, setzte sich weiter zurück in seinem Stuhl und wagte es, sich durch einen kleinen Schluck Wein zu stärken. »Ja, Sir«, erwiderte er, »Mr. Pedgift hat mich von allem in Kenntnis gesetzt. Ich soll Sie unterweisen oder, ich sollte vielmehr sagen, Ihnen Rat erteilen.« »Nein, Mr. Bashwood, das erste Wort war das Richtigere von den beiden. Ich bin völlig unwissend in den Geschäften, die mir anzuvertrauen Mr. Armadale in seiner Güte sich bewogen gefühlt hat. Wenn ich recht verstanden, so unterliegt Ihre Lehrfähigkeit keinem Zweifel, denn Sie haben selbst eine Verwalterstelle eingenommen.« »Darf ich fragen, wo dies war?« »Bei Sir John Mellowchip, Sir, in West Norfolk. Vielleicht möchten Sie mein Zeugnis sehen, Sir. Ich habe es hier bei mir. Sir John hätte sich wohl etwas freundlicher gegen mich erweisen können, aber ich darf mich nicht beklagen. Es ist jetzt alles geschehen und vorüber.« Seine wässrigen Augen sahen noch wässriger aus und das Zittern seiner Hände teilte sich seinen Lippen mit, während er einen alten, schmutzigen Brief aus seinem Taschenbuch nahm und offen auf den Tisch legte. Das Zeugnis war sehr kurz und sehr kalt abgefasst, doch völlig unzweideutig, soweit es ging. Sir John hielt es für nicht mehr als recht zu sagen, dass er sich über keinen Mangel an Fähigkeit oder Rechtlichkeit in seinem Verwalter zu beklagen habe. Hätte sich Mr. Bashwoods häusliche Lage mit seiner ferneren Stellung auf den Gütern vertragen, so würde Sir John ihn gern behalten haben. So aber hatten es gewisse durch Mr. Bashwoods persönliche Angelegenheiten herbeigeführte Misshelligkeiten nicht wünschenswert gemacht, dass er noch länger in Sir Johns Diensten verblieb. Und aus diesem Grunde und nur aus diesem hatten er und sein Herr sich getrennt. So lautete Sir Johns Zeugnis über Mr. Bashwoods Charakter. Als Midwinter die letzten Zeilen las, gedachte er eines anderen Zeugnisses, das sich noch in seinem Besitze befand, des schriftlichen Zeugnisses, das ihm in der Schule gegeben worden, als man den kranken Unterlehrer in die Welt hinausgestoßen hatte. Sein Aberglaube, der ihn allen neuen Ereignissen und neuen Gesichtern zu Thorpe Ambrose misstrauen ließ, beargwöhnte den Mann, der vor ihm saß, noch ebenso hartnäckig wie zuvor. Doch wie er diesem Argwohn jetzt Worte leihen wollte, machte sein Herz ihm Vorwürfe und er legte den Brief schweigend auf den Tisch. Die plötzliche Pause in der Unterhaltung schien Mr. Bashwood aufzufallen. Er stärkte sich durch einen abermaligen Schluck Wein und brach den Brief unangerührt liegen lassend unbezwinglich in Worte aus, als wenn das Schweigen ihm unerträglich wäre. »Ich bin jede Frage zu beantworten bereit, Sir«, begann er. »Mr. Pedgift sagte mir, dass ich verschiedene Fragen würde beantworten müssen, wenn ich mich um einen Vertrauensposten bewürbe. Mr. Pedgift meinte, dass weder Sie noch Mr. Armadale mit dem Zeugnisse allein zufrieden sein würden. Sir John sagt nicht, er hätte sich freundlicher darüber ausdrücken können, doch beklage ich mich nicht. Sir John sagte nicht, welcher Art die häuslichen Bedrängnisse waren, die mich um meine Stelle brachten. Sie wünschen vielleicht zu erfahren«, er hielt verlegen inne, sah das Zeugnis an und sagte nichts weiter. »Wenn es sich in der Sache nur um mein eigenes Interesse handelte«, entgegnete Midwinter, »so gebe ich Ihnen die Versicherung, dass dies Zeugnis mich völlig zufriedenstellen würde. Doch während ich mich mit meinen neuen Pflichten bekannt mache, wird die Person, welche mich darin unterweist, in Wirklichkeit der Gutsverwalter meines Freundes sein. Ich veranlasse Sie sehr ungern, von einem Gegenstand zu sprechen, der Ihnen vielleicht schmerzlich ist, und ich weiß leider gar nicht, was für Fragen ich zu stellen habe, aber in Mr. Armadales Interesse müsste ich wohl etwas mehr erfahren, entweder von Ihnen selber oder von Mr. Pedgift, wenn Sie dies vorziehen.« Auch er schwieg verlegen, blickte auf das Zeugnis und sagte nichts weiter. Abermals herrschte momentanes Schweigen. Es war ein warmer Abend und Mr. Bashwood zählte zu seinen sonstigen Übeln noch das beklagenswerte Leiden, in den Handflächen zu transpirieren. Er nahm ein elendes kleines baumwollenes Taschentuch aus der Tasche, rollte es zu einem Ballen zusammen und betupfte damit regelmäßig wie ein Pendel erst die eine, dann die andere Hand. Bei einem anderen Manne und unter anderen Umständen würde dies lächerlich erschienen sein. Bei diesem Manne aber und in dieser Krisis der Unterredung hatte es etwas Schauerliches. »Mr. Pedgifts Zeit ist zu kostbar, Sir, als dass er sie an mich vergeuden könnte«, sprach er. »Wenn Sie erlauben, will ich selber sagen, was zu sagen ist. Ich habe Unglück gehabt in meiner Familie. Es war sehr schwer zu ertragen, obgleich nicht viel davon zu erzählen ist. Meine Frau«, eine seiner Hände schloss sich fest um das Taschentuch, er befeuchtete seine trockenen Lippen, kämpfte mit sich und fuhr fort. »Meine Frau«, Sir, begann er wieder, »stand mir ein wenig im Wege. Sie hat mir, ich muss es leider zugeben, bei Sir John geschadet. Bald nachdem ich die Verwalterstelle angetreten, verfiel sie, gewöhnte sie sich, ich weiß kaum, wie ich es sagen soll, den Trunk an. Ich konnte sie nicht davon heilen und ich konnte es auch nicht immer vor Sir John verbergen. Sie verlor alle Selbstbeherrschung und stellte seine Geduld ein paar Mal auf die Probe, als er in Geschäften auf mein Büro kam. Sir John hatte Nachsicht, freilich nicht in sehr freundlicher Weise, aber er hatte Nachsicht. Ich klage nicht über Sir John, ich klage jetzt auch nicht über meine Frau.« Er deutete mit zitterndem Finger auf seinen schäbigen alten, mit Krepp umwundenen Kastorhut, der neben ihm am Boden stand. »Ich trage Trauer um Sie«, sagte er mit schwacher Stimme. »Sie starb vor fast einem Jahre hier im Grafschaftsirrenhaus.« Sein Mund begann krampfhaft zu arbeiten. Er nahm das Glas Wein in die Hand und leerte es diesmal bis auf den Grund. »Ich bin nicht sehr an Wein gewöhnt«, sagte er, offenbar fühlend, wie ihm nach dem Trinken die Glut ins Gesicht stieg und inmitten aller der schmerzlichen Erinnerungen, die er wachgerufen, doch die Pflichten der Höflichkeit nicht aus den Augen verlierend. »Bitte, Mr. Bashwood, ersparen Sie sich den Schmerz, mir noch mehr mitzuteilen«, sagte Midwinter, dem es widerstrebte, seinerseits auf weitere Bekenntnisse zu bestehen, die bereits den Kummer des unglücklichen Mannes vor ihm bis ins Innerste enthüllt hatten. »Ich bin Ihnen sehr verpflichtet, Sir«, erwiderte Mr. Bashwood, »doch wenn ich Sie nicht zu lange belästige und wenn Sie sich gefälligst erinnern wollen, dass die mir von Mr. Pedgift erteilten Instruktionen sehr spezielle waren. Übrigens erwähnte ich meiner verstorbenen Frau nur, weil vielleicht alles anders gekommen wäre, wenn sie nicht von vornherein Sir John ungeduldig gemacht hätte.« Er schwieg, gab den unzusammenhängenden Satz auf, in den er sich verwickelt hatte, und versuchte einen andern. »Ich hatte nur zwei Kinder, Sir«, fuhr er fort, zu einem neuen Punkt in seiner Erzählung fortschreitend, »einen Knaben und ein Mädchen. Das Mädchen starb in zartester Kindheit. Mein Sohn wuchs zum Mann heran, und mein Sohn war es, durch den ich meine Stelle verlor. Ich tat mein Möglichstes für ihn, ich verschaffte ihm eine Stelle auf einem respektablen Comptoir in London. Man wollte ihn ohne Kaution nicht aufnehmen, wohl war es unvorsichtig von mir, aber ich hatte keine reichen Freunde, von denen ich Hilfe erwarten durfte, und ich bürgte für ihn. Mein Sohn geriet auf Abwege, Sir. Vielleicht werden Sie mich gütigst verstehen, wenn ich sage, dass er unredlich handelte. Auf mein inständiges Bitten ließen ihn seine Herren gehen, ohne gegen ihn einzuschreiten. Ich musste flehentlich darum bitten. Ich hatte meinen Sohn James sehr lieb und ich nahm ihn mit mir nach Hause und suchte, ihn zu bessern. Aber er wollte nicht bei mir bleiben, er ging wieder nach London. Verzeihen Sie, Sir, ich wirre wohl leider die Dinge durcheinander, ich komme wohl von der Hauptsache ab.« »Nein, nein«, sagte Midwinter freundlich, »wenn es Ihnen nötig erscheint, mir diese traurige Geschichte zu erzählen, so tun Sie dies ganz auf Ihre Weise. Haben Sie Ihren Sohn wieder gesehen, seitdem er Sie verließ, um nach London zu gehen?« »Nein, Sir. So viel ich weiß, ist er noch immer in London. Als ich das letzte Mal von ihm hörte, verdiente er sich sein Brot auf nicht sehr rühmliche Art. Er war unter dem Inspektor des heimlichen Erkundigungsbüros auf dem Shadyside-Platze angestellt.« Er sprach diese Worte, die, soweit jetzt zu beurteilen, anscheinend weniger als alles bisher Gesprochene zu der jetzt zu verhandelnden Sache gehörend, in der Tat aber, wie sich bald herausstellen sollte, das Wichtigste waren, was er überhaupt geäußert hatte. Er sprach diese Worte zerstreut, indem er verwirrt sich umsah und vergebens den verlorenen Faden seiner Erzählung wiederzufinden suchte. Midwinter kam ihm mitleidsvoll zu Hilfe. »Sie erzählten mir eben«, sagte er, »dass Ihr Sohn schuld war, dass Sie Ihre Stelle verloren. Wie kam dies?« »Auf folgende Weise, Sir«, sagte Mr. Bashwood aufgeregt, wieder in den richtigen Gedankengang einlenkend. »Seine Herren ließen ihn gehen, aber sie hielten sich an seinen Bürgen, und dies war ich.« »Sie waren jedenfalls nicht zu tadeln. Die Kaution deckte Ihren Verlust. Ich konnte nicht alles aus meinen Ersparnissen bestreiten. Ich musste borgen.« »Auf mein Ehrenwort, Sir, ich konnte nicht anders, ich musste borgen. Mein Gläubiger drängte mich, es schien grausam, doch wenn er das Geld brauchte, war es nicht mehr als billig. Haus und Hof wurden mir verkauft. Andere Herren würden wahrscheinlich dasselbe gesagt haben, was Sir John sagte. Die meisten Leute würden sich wahrscheinlich geweigert haben, einen Verwalter zu behalten, welcher Exekution im Hause gehabt hatte und dessen Hausgerät in der Umgegend verkauft worden war. So endete die Sache, Mr. Midwinter. Ich brauche Sie jetzt nicht länger aufzuhalten. Hier ist Sir Johns Adresse für den Fall, dass Sie an ihn schreiben wollen.« Midwinter lehnte die Adresse großmütig ab. »Danke Ihnen bestens, Sir«, sagte Mr. Bashwood, sich zitternd erhebend. »Es wäre jetzt weiter nichts zu erwähnen, außer dass Mr. Pedgift für mich sprechen wird, wenn Sie sich gern nach meiner Aufführung, während ich in seinem Dienst war, erkundigen möchten. Ich bin Mr. Pedgift außerordentlich verpflichtet. Er ist zuweilen ein wenig barsch gegen mich, aber hätte er mich nicht in seine Dienste genommen, so würde ich, glaube ich, ins Arbeitshaus haben gehen müssen, als ich von Sir John entlassen wurde. Ich war so gebrochen.« Er nahm seinen schäbigen alten Hut vom Boden auf. »Ich will Sie nicht länger belästigen, Sir. Ich will mit Vergnügen wieder vorkommen, wenn Sie sich die Sache erst überlegen wollen, ehe Sie eine Entscheidung treffen.« Ende von Abschnitt 5. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 18. Oktober 2023.